Transparenz für die Ohren. Engel, heute hier mit dem mit der Stefanie von der Content Strategy, mit dem Christoph von der SG Gestaltung und nachher wird auch die Gefio noch dazukommen, die Wahlkampforga macht. Und wir wollen heute zunächst mal was über die Strategie erfahren, wie die eigentlich ist. Und danach gucken wir uns die Plakate an. Ich hoffe, das ist noch nicht geleakt worden vorher, heute Untertag. Und dann erzählt der Christoph uns, inwieweit die Plakate Teil der Strategie sind und inwieweit die Anregungen, die aus den Vorrunden da unterwegs gewesen sind, eingeflossen sind. Dann übergebe ich sozusagen das Sprechen an die Stefanie. Hm? Ja, noch kurz was Organisatorisches. Also ich kann irgendwie keine Nachrichten unten eingeben in den Chat. Gibt es schon ein Pad jetzt für diese Sitzung oder gibt es kein Pad? Genau, es gibt ein Pad. Ich poste das mal hier ans Podium und gleich nochmal die Zuhörer. Dann packe ich den Link da rein, ja? Für die Plakate? Nee, für die Übersicht, was ich erzähle. Sehr gut, das kannst du tun, aber die Plakate, die halten noch bis 20.30 Uhr. Ja, die habe ich auch gar nicht, Super, da ist jetzt irgendwo C3%. Ich glaub, ja, ich sehe schon, da ist was, warte. Jetzt? Nee, jetzt. 19, ja, das sieht gut aus. Okay, dann leg doch mal los. Das kriegt jetzt, glaube ich, hier irgendwie 100.000 Hits jetzt. Ja, schauen wir mal, ob das Wiki es schafft. Okay, also wenn ihr irgendwas nicht hört, dann sagt Bescheid, ja? Gut. Ich kann ja mal kurz über die Übersicht schon drüber gehen, solange das vielleicht manche noch nicht geöffnet haben. Ich will kurz was erzählen, was wir eigentlich als Content Strategy machen und wie wir unsere Aufgabe verstanden haben. Dann, wie die Entscheidungsfindung war und letztendlich natürlich was zur Kampagne. So, da ich nicht die ganze halbe Stunde brauchen werde, habe ich gedacht, ich erzähle mal ganz kurz was zu mir, weil mich ja nicht so viele kennen und ich jetzt an einem Prozess beteiligt bin, der doch viele betrifft. Und ich denke mal, das ist angemessen, kurz was zu meiner Motivation zu sagen, auch weil das ein Teil ist, der mit in die Kampagne eingeflossen ist. Also ich bin jetzt erst seit letztem Sommer überhaupt bei den Piraten und das trotz der Bundestagswahl und trotz Shitstorms und trotz öffentlichen Demontieren von Leuten, ja, trotz allem oder gerade deswegen. Und zwar liegt es daran, weil ich wirklich an die Idee der Piraten glaube und für mich sind die Piraten eben die Partei, die Lebenschancen gerecht gestalten will in Bezug darauf, wann, wo und unter welchen Umständen ein Mensch geboren wird, in Bezug auf Einkommen, Nicht-Einkommen, Staatsbürgerschaft oder Nicht-Staatsbürgerschaft oder sogar die Frage, wer wen liebt oder lieben darf. Und darum ging es mir immer, oder ich denke auch darum ging es vielen in der Piratenpartei, eben institutionalisierte Ungerechtigkeiten aufzubrechen. Und ich glaube eben, dass die Idee einer Partei das ist, was auch die Menschen an eine Partei bindet. Und die trotzdem eventuell diese Partei wählen oder sogar beitreten, trotz allem, was vielleicht dagegen spricht. Und diese Haltung ist schon auch ein bisschen in die Kampagne eingeflossen. So, ja, wir als Team Content Strategy wurden im Oktober 2013 erst gegründet und dann nach dem Barcamp in Dresden war klar, dass wir eben helfen, bei der Europakampagne die mitzuentwickeln und so ein bisschen dafür zu sorgen, dass die Routen, die ausgearbeitet werden, eben konsistent sind und eben die Leitidee, die ja grenzenlos ist und die Entscheidungen, die bis dahin vom Bufo und den Kandidierenden getroffen werden, eben in diese Routen zu integrieren. Gefion hat es ja in ihrem Blogpost schon geschrieben, was alles an Vorentscheidungen über die Kampagne getroffen wurde, bevor die Strategiearbeit für uns losging. Und dazu gehörte die Art und Weise der Themenfindung, das Pushen der ersten beiden Listenkandidierenden und der Beschluss, dass grenzenlos die Leitidee der Kampagne werden soll. Außerdem, dass die Kampagne eine positive Botschaft vermitteln soll und nicht so stark in einem Kritikmodus verbleibt. Letztendlich hatten wir dann also ein Feld, in dem sich die Kampagne bewegt. Thematisch wurden die Themen eben Asyl- und Migrationspolitik, Bürgerrechte, Grundrechte und Demokratie-Upgrade. Und die Tonalität sollte eben positiv, motivierend, nahbar und auch ein bisschen provokant sein. So, gerade bei der Europawahl gibt es einige Besonderheiten, die wir eben versucht haben aufzunehmen bei der Gestaltung der Kampagnen. Das ist zum einen eine niedrige Wahlbeteiligung von nur 43% und vor allem bei den jungen Menschen, die hauptsächlich die Piraten wählen, ist die Wahlbeteiligung sogar nur bei 31%, was in Zahlen 3,2 Millionen sind. Die älteren Menschen bevorzugen große Parteien und die Wahlbeteiligung ist so niedrig, weil die Entscheidungsprozesse als sehr kompliziert wahrgenommen werden, als zu weit weg und es ein geringes Interesse für Themen und Europa gibt. All diese Unterlagen, auf die ich mich beziehe, die jetzt hier mit eingegangen sind, findet ihr auch auf der Wiki-Seite, auf der ich eben die Übersicht verlinkt habe, unter Europa-Themen. Also unter Inhalte, Europa-Themen findet ihr all die Dokumente, die Statistiken und so weiter, die wir als Grundlage auch hatten. Ich habe das mal verlinkt. Danke. Ja, der große wichtige Punkt, der auch vielfach diskutiert wurde, war, welche Art von Plakaten überhaupt genommen werden soll. Und da gibt es drei maßgebliche Unterschiede. Es sind Kopfplakate, Themenplakate und Imageplakate. Und die Frage ist natürlich, was ein Plakat an sich überhaupt leisten kann. Bei den ersten vier Reihen, die wir vorgestellt haben, waren alle zu finden. Kopfplakate, Themenplakate und eben Imageplakate. Aus Sicht der Strategie, also von uns, waren Kopfplakate nicht so relevant, gerade für die Europawahl, da hier noch eher Parteien gewählt werden als Personen. Nichtsdestotrotz gab es Vorschläge dazu und die wurden jedoch abgelehnt. Die Themenplakate, also eigentlich waren, also im Prinzip zwei von vier Plakatreihen waren Themenplakate. Bis auf die Emoticon-Geschichte wurde da nichts weiter verfolgt, was über Abstimmung verlief. Und zudem sind wir auch der Meinung, dass gerade komplexe Themen wie EU-Themen besser über andere Instrumente, beispielsweise Interviews über Print oder natürlich auch ganz normal auf der Straße stehen und Dinge Leuten Dinge erklären, vermittelt werden kann. Ein Plakat kann letztlich einem Thema nur bedingt gerecht werden und wenn man dann eine reduzierte Botschaft hat, wird es eben auch schnell austauschbar. Deswegen würde ich sagen, dass die Route, die es jetzt geworden ist, die auch zwar alle Themen aufgreift, aber eher fast schon in Richtung Imageplakate geht. Die Piraten haben genug Inhalte, daran scheitert es nicht. Die Außenwahrnehmung wird eher problematisch angesehen und deswegen denken wir, dass es auch sinnvoller ist, auf den Plakaten vor allem eine Idee von Europa zu transportieren als konkrete Themen. Die Kampagnenroute, die es nun geworden ist, ist also immer noch unter der Leitidee grenzenlos und zusammenzufassen als Route Grenzen überwinden. Alle drei finalen Plakate, die Christoph euch ja gleich vorstellen wird, greifen dieses Thema Grenzen überwinden unterschiedlich auf und zwar auf eine Art, die Identifikationspotenzial und Emotionen auch schafft. Sie vermittelt eher eine Art, über Europa zu denken als konkrete Umsetzung anzubieten. Die konkreten Forderungen und Anliegen sollen dann auf allen anderen Ebenen der Kampagne umgesetzt werden. Die Plakate sind ja nur ein Element einer Kampagne und im Ausbau der Kampagne soll es darum gehen, dieses Grenzen überwinden eben auch noch anders darzustellen, über Aktionen, über Interviews, über Straßenwahlkampf und so weiter. Grenzen überwinden bedeutet aber auch in dem Zusammenhang, die Grenzen von Parteien und Wählerschaft zu überwinden. Das bedeutet, dass möglichst niedrigschwellige Informationsmaterialien ausgearbeitet werden sollen und den Menschen die Möglichkeit gegeben wird, eben Zugang zu Europa und zur Europapolitik überhaupt zu bekommen. Die Kampagnenroute Grenzen überwinden setzt sich so dann in allen Kampagnenelementen fort letztendlich. Ja, aufgrund der vielfachen Kritik, die auch durchaus berechtigt war, dass eben nicht alle Menschen mitgenommen wurden, ist es mir und ich glaube auch allen anderen sehr wichtig, dass der Rest der Kampagne eben gemeinsam gestaltet wird. Das betrifft Infomaterialien, aber auch Aktionen im öffentlichen Raum. Und für Aktionen im öffentlichen Raum gibt es auch schon ein Pad und wir würden uns natürlich freuen, wenn sich möglichst viele daran beteiligen. Das Pad ist auch auf der Wiki-Seite zu finden bei Aktuelles. Ich kann jetzt leider keine Links gerade in den Chat schreiben, sonst würde ich es machen. Ja, da würden wir uns freuen, wenn sich da viele beteiligen. Ja. Das Entscheidende an der Kampagnenroute im Allgemeinen ist, glaube ich, dass sie zu 100%ig glaubwürdig ist, so wie sie jetzt ist, dass sie über den Europawahlkampf hinaus nutzt und erweiterbar ist. Und das Grenzen zu überwinden, ein Ziel von den Piraten war, was schon immer da ist und wahrscheinlich auch etwas ist, was immer bleiben wird. Und ich finde, dass diese große Stärke nach innen und nach außen transportiert werden soll und bin deswegen mit den Endergebnissen der Kampagne oder der Plakate bisher ja nur, das ist ja bisher das einzige Element, was schon fertig ist, sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, alles, worauf ich mich bezogen habe, Zahlen, Statistiken und welche Grundlagen wir hatten für unsere Ausarbeitung, findet ihr alle auf der Wiki-Seite unter Europa-Themen. Und ich hoffe, ich konnte euch jetzt nahebringen, was wir uns dabei gedacht haben und was die Idee ist für die Kampagne. Sind noch Leute da? Ja, wir hören dir zu, aber ich befürchte fast, dass das ein bisschen schnell und auch ein bisschen abstrakt war. Okay. Kannst du da, also kannst du einfach noch mal ein bisschen weniger abstrakt, ja. Also in Bezug auf die Idee jetzt, oder? Ja, also was muss ich mir vorstellen? Wie soll eine Kampagne aussehen? Ich frage nachher auch gleich nochmal, wer zu welchem Zeitpunkt diese Entscheidung gefällt hat und was für andere Möglichkeiten es gegeben hätte. Aber für die Sekunde würde mich erstmal interessieren, wie stelle ich mir jetzt diese Kampagne vor? Du hast gesagt, es ist eine Image-Kampagne für Europa irgendwie. Naja, beides. Also letztendlich natürlich aufgrund der niedrigen Wahlbeteiligung, insbesondere bei jungen Leuten, ist es schon was, was mit eingeflossen ist, dass es irgendwie auch eine Kampagne sein muss, die Leuten Europa auf so einer Ebene nahe bringt, dass sie was damit zu tun haben wollen, dass sie wählen gehen und dass sie sich damit überhaupt beschäftigen sollen oder wollen. Deswegen funktioniert dieses auf zwei Ebenen, aber auch natürlich für die Piraten an sich nach innen, dass dann dass ein positives Bild vermittelt wird, wie Piraten Europa denken einfach. Das habe ich jetzt irgendwie verstanden. Die nächste Frage, die mir irgendwie sofort auf der Zunge liegt, ist, wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Du hast jetzt junge Leute genannt, du hast aber auch vorhin gesagt, Nichtwähler. Die gibt es sicherlich in allen Altersschichten. Haben wir. Ja, also die Nichtwähler ist eine große Gruppe, die allerdings auch größtenteils im jungen Bereich zu finden ist. Und die andere Wählergruppe sind natürlich Leute, die Erstwähler sind, also auch junge Leute. Es gibt ja von, ich glaube, SG Gestaltung war das, auch so eine Analyse zur genauen Eingrenzung der Zielgruppe. Letztendlich ist es natürlich immer schwierig, das bei Plakaten so zu machen, dass es nicht zu spezifisch auf eine bestimmte Zielgruppe ist, aber doch den Teil, der auf jeden Fall mit reinfällt, eben anzusprechen. Deswegen würde ich schon sagen, dass jung und europaoffen schon die beiden entscheidenden Kriterien sind, nach denen wir auch gegangen sind. Also so die Zielgruppe von, wenn du jung sagst, meinst du so von 18 bis 30 oder Genau. so? Und Europa offen jetzt in dem Sinne, dass sie nicht durch irgendwas anderes vorbelegt sind, oder, aber es sind doch über 50% der Wahlberechtigten, oder? Was jetzt? Die Leute, die Europa nicht zugewandt sind oder die älter sind als 30? Nichtwähler. Also wenn wir uns auf Nichtwähler konzentrieren, das habe ich jetzt irgendwie verstanden, dass Nee, das nicht. nicht konzentrieren, weil es ist immer schwer, Leute komplett mitzunehmen, die gar nicht erst wählen wollen, aber das durchaus mitzudenken, dass eben die Angebote über die Kampagne und auch über die Plakate letztendlich so zu verstehen sind, dass jeder Mensch sie verstehen kann, auch wenn er sich nicht explizit mit Europapolitik beschäftigt. Ja, aber jetzt habe ich es immer noch nicht richtig auf dem Radar. Also jetzt Nichtwähler oder bereits existierende Wähler, Altersgruppe haben wir jetzt irgendwie eingegrenzt, aber also wählen Erstwähler oder was? Na, das würde ich sagen, kann man schon zusammennehmen. Also Erstwähler, Nichtwähler sind eine große Zielgruppe, die da sind, gerade für die Piraten. Und darauf haben wir uns eingelassen, dass wir das so umsetzen, dass diese beiden Gruppen auch angesprochen werden. Auch, ich weiß, was du meinst, dass die Nichtwähler auch älter sein können, aber der Großteil der Nichtwähler ist eben 18 bis 30. Okay, das ist jetzt natürlich ein Aspekt, den war der präsent jedem zu dem Zeitpunkt, wo die Plakate ausgesucht worden sind. Also ihr habt ja Basisbeteiligung gemacht, es gab ja verschiedene Umfragen und so. Was haben die Leute sich dabei gedacht, die abgestimmt haben für diese Plakate dann? Jetzt die Leute, also alle Leute oder die jetzt in diesem Team direkt waren? Ja, ich glaube, die viele in den Teams haben sich verlassen auf Umfragen in ihren Landesverbänden. Aber was weißt du über das, was in den Teams, in dem Team passiert ist? War das denn klar, was wir da ansprechen wollen? Also wollen wir sagen, wenn es ihnen klar gewesen wäre, hätte ich mir vielleicht mehr Smileys vorstellen können oder so, keine Ahnung. Offene Frage. Ja, deswegen waren ja die Smileys auch mit dabei, weil das eben genau so ein Aspekt war, dass wir das eben mitgedacht haben. Ich denke, dass alle das die ganze Zeit mitgedacht haben. Das wäre natürlich was gewesen und da ist auf jeden Fall der Fehler bei uns, das schon viel früher zu kommunizieren, was unsere ganzen Gedanken dabei waren, als wir das entwickelt haben. Aber im Team war das schon sehr klar. Ah, okay, also ist jetzt, wenn man im Wahlkampf Orga-Team gewesen wäre, dann hätte man das schon vorher gewusst. Gut. Es ist noch nicht 20:30 Uhr. Ist nicht so schlimm für mich. Wollen wir trotzdem schon die Also bist du fertig mit dem, was du Von meiner sagen Seite bin ich fertig, ja. willst? Okay, dann würde ich jetzt vorschlagen, wir machen trotzdem noch nichts, sondern wir machen jetzt erst noch Fragen zur Strategie. Der Joachim sitzt schon am Mikrofon. Vielleicht hat jemand anders auch noch Fragen. Und dann verwenden wir jetzt diese 10 Minuten und machen wirklich erst um 8:30 dann die Plakateöffnung. Einmal was nicht geleakt bei den Piraten, das darf man sich einfach nicht entgehen lassen. Joachim. Er schläft am Mikrofon. Joachim, Herr Jürdens, zur Information, Herr Jürdens, bitte. Hat jemand anders eine Frage? Mikro bitte freischalten. Sag bloß, der Raum ist nicht in Ordnung. Test, Test. Ja, das war jetzt gehört. Also, das habe ich gehört. Ah, es hängt also nicht da dran. Joachim, vielleicht hat jemand anders in der Zwischenzeit eine Frage, während der Joachim versucht, sein Mikrofon zum Laufen zu kriegen. Ja, hat er. Ah, jetzt, hallo. Den Stecker muss ich noch einstecken, sonst geht's natürlich auch nicht. Monopol hat das meiste schon angesprochen, dass du da einfach durchgejagt bist wie ein D-Zug. Wer sich mit diesen Dingen noch nicht auseinandergesetzt hat, hat da mit Sicherheit Schwierigkeiten zu folgen. Wir haben ja vor der Bundestagswahl auch eine Wähleranalyse gemacht und waren da, glaube ich, ein bisschen weiter, indem wir die gesamten Wählerwanderungen einmal bei den anderen Parteien, aber auch von den Piraten und wieder weg von den Piraten betrachtet haben. Ich möchte das jetzt nicht aufdröseln. Dankenswerterweise hat Gefion ja gesagt, wie wir mit den Fails umgehen wollen in Zukunft, dass wir also wirklich mal die Leute auflisten, die sich mit solchen Dingen auseinandersetzen. Meine Frage, habt ihr an Sebastian mal die Frage gestellt, wer sich mit solchen Dingen schon beschäftigt hat? Dann hättet ihr nämlich Jürgen, Stimke und mich integrieren können. Weil wir diese Arbeit nämlich weitaus breiter als nur mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung da gemacht hatten. Zum Hintergrund, die Zielgruppenanalyse von euch ist ja in der Bundestagswahl auch schon eingeflossen und die hatte ich jetzt schon in der Content Strategy mit drin, aber die ist eigentlich jetzt nicht wirklich widersprüchlich. Weil mich wundert so ein bisschen, dass ihr euch immer noch auf Nichtwähler und Erstwähler bezieht, so habe ich das eben bei Steff rausgehört. Also das Wählerpotenzial, was wir haben, liegt weitaus höher als nur auf diese Gruppen begrenzt. Ja, also es ist ja auch Aber es nicht so, ist dass einfach einfach. nur die Frage, wie machen wir das in Zukunft? Da müssen wir jetzt nicht in die Einzelheiten gehen, das dauert zu lange und die anderen werden dadurch nur gelangweilt. Einfach vielleicht in der Zukunft mal die Dinge bedenken. Ja, absolut. Also ich bin dankbar für jeden Input. Ich bin ja noch nicht so lange dabei, deswegen sind mir diese ganzen Strukturen noch nicht so bekannt. Aber ich bin da dankbar für jeden Input. Also auf jeden Fall. Und ich denke, das ist die gesamte Gruppe. Dann war der Bernd noch am Mikrofon. Nee, das ist wieder weg. Noch Vielleicht mal ganz jemand? kurz, also das, was ich jetzt alles erzählt habe, tut mir leid, dass es so schnell war. Das werde ich aber sofort, also so 20 Minuten nach dem Mumble jetzt hier auch direkt hochstellen auf die Wiki-Seite und da kann man das auch nochmal nachlesen. Wenn ich noch mal kurz darf, ich habe das aufgemacht, was du verlinkt hattest. Da kommen aber nur die ersten beiden Blätter. Genau. Nachher geht es nicht zu den Inhalten weiter runter. Ja, nee, das war auch so gedacht, dass erstmal nur die Übersicht da ist, um nicht zu spoilern, vorhin schon. Und die komplette Version lade ich nachher hoch. Gut, dann haben wir hier im Kanal eine Frage von Azroth. Wie wollt ihr damit umgehen, dass die SPD den Slogan grenzenlos ebenfalls auf Plakaten verwendet? Tut die das? Ja, weiß nicht, gibt's da eine Quelle? Azroth, hast du da eine Quelle? Wenn ich darf, ich glaube, gegen solche Dinge kann man sich nicht verteidigen. Die machen da, wenn die das ebenfalls machen, da kannst du nichts gegen machen. Da kannst du letztendlich von Piratenseite auch nicht mehr drauf reagieren, weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, neue Plakate zu drucken, um andere Plakate aufzuhängen. Wir können ja mal gucken, ob auf den Plakaten überhaupt das Wort grenzenlos draufsteht. Aber ich sehe gerade, Jusos machen also die Kampagne unter dem Titel Grenzenloser Wahlkampf. Das ist jetzt aber auch nicht so nah dran. Wo wird denn das Wort grenzenlos überhaupt thematisiert? Wird das jetzt irgendwie Zentralpunkt der Kampagne sein? Auf jedem Plakat, auf jedem Flyer und auf jedem Titel von der Pressemitteilung? Oder wie muss ich mir das vorstellen, dass das Motto jetzt sich konkret umsetzt in der Strategie? Christoph, willst du da vielleicht lieber was zu sagen? Ja. Also, ja. Also grenzenlos ist der Ideenstartpunkt. Also es ist nicht so, dass wir überall grenzenlos draufschreiben, das nervt, glaube ich, auch die Leute irgendwann, sondern dass wir von da aus Ideen entwickeln, die das quasi eine Tonalität, die dieses Wort vorgibt. Kandidaten benutzen das durchaus auch in Interviews. Ist eigentlich auch schon gelungen. Also Zenficon hat das schon sehr stark verwendet und vielleicht haben es ja einige gemerkt, die Europakandidaten haben dieses grenzenlos bei ihrer Kandidatenvorstellung, haben einige das schon sehr stark verwendet. Insofern, es ist eigentlich auch schon ganz gut platziert, aber für die Materialien, für Aktionen, kann man natürlich auch von grenzenlos weggehen und dann einfach sagen, welche Idee hat mir grenzenlos gegeben? Wir haben jetzt zum Beispiel bei den Plakaten jetzt eher dieses Grenzenüberwinden-Thema, was da auch grenzenlos transportiert, aber was eben einen Teilaspekt darstellt. Und so kann man dann eben mit diesem Begriff in den Wahlkampf ziehen, aber muss die Leute jetzt nicht nerven, dass es überall dran steht. Es ist ein Slogan, der dann unter dem Logo dann stehen kann, je nach Material. Muss aber nicht ständig penetriert werden. Wenn wir das gut gerade über die Kandidaten platzieren, dann haben wir auch das Wort platziert. Das ist dann eher eine Wording-Sache. Es war auch tatsächlich so, dass in den ersten Presseberichten nach dem Parteitag, als die Kandidierenden gewählt wurden, das auch tatsächlich schon so übernommen wurde von Presse. Deswegen war das dann auch relativ, also unabhängig, wir haben es ja nicht komplett, also wir haben es ja nicht alleine entschieden, dass es grenzenlos wird, sondern ganz viele andere auch noch. Aber das hat sich tatsächlich dann schon durchgesetzt, bevor überhaupt die Wahl darauf gefallen ist. Ne? Wann war denn das? Wer hat denn das entschieden und was waren denn die Konkurrenten? Christoph, willst du da vielleicht zu dir Modus? Also grundsätzlich grenzenlos wurde eigentlich von Kandidaten mit eingebracht, also von Julia Reda unter anderem und so. Ich glaube, das ist so ein Ding, das ist in irgendeiner Mumble oder Zusammentrinken oder so, haben irgendwelche Leute diese Idee gehabt und die dann gepusht. Also sie sind dann zu mir gekommen, haben gesagt, hier grenzenlos. Dann gab es noch eine Idee aus Berlin, die mir jemand gebracht hat, dass die Kampagne, die Piraten sind eine europäische Partei quasi, also dass man kommuniziert, dass wir schon im EU-Parlament sitzen und dass man auch andere europäische Piratenparteien zeigt in dem Wahlkampf. Dann gab es Perspektivwechsel, da ging es darum, also einige Sachen wurden eingereicht, einige waren dann irgendwie schon von irgendeiner Gruppe so präsent oder wurden schon so krass penetriert, dass wir auch auf die zugegangen sind. Perspektivwechsel war jetzt so eine Geschichte, dass man aus ungewöhnlichen Perspektiven, also so mit Infografiken oder Netzwerkverbindungen im Internet in Europa oder also ungewöhnliche Perspektiven auf Europa, um zu zeigen, dass es irgendwie eine Gemeinsamkeit hat. So. Und dann gab es, glaube ich, noch als vierte Idee, die noch im Raum war, Europa in neuer Version, die so ein bisschen auf dieses Geek-Image positiv einfach gesagt habe, ja, das nehmen wir jetzt einfach und sagen dann irgendwie Europa neuer Version und dann immer, wir wollen, also das hätte jetzt die Möglichkeit gegeben, jetzt keinen negativen, aber eher einen Protestwahlkampf zu machen, wo man sagt, ja, die Version jetzt ist blöd, weil und das Update, was wir machen wollen, oder die neue Version, die wir machen wollen, hat aber die und die Sachen. Also von der kommunikativen Schiene eigentlich die Ausarbeitung von Marina Weißmanns Spruch damals, wir wollen ein neues Betriebssystem für die Demokratie, also so im Hintergrund. Und am Ende war es halt grenzenlos, weil es tatsächlich schon in den Reden von den Kandidaten auch verwendet wurde einfach und da das anscheinend auch gut ankam und dann hat es auch die Presse noch übernommen und dann, ja. Okay, aber bevor jetzt hier die AG unhöfliche Piraten irgendwie platzt vor Neugier, wie wollen wir denn die Plakate ausrollen jetzt? Willst du JPEG-Links ins Pad posten? Ich kann klicken und dann sind sie im Wiki. Dann sind die im Wiki, okay. Dann mach mal. 3, 2, 1 und dann gucken wir uns mal im Wiki an. Im Pad verlinken. So, und das sind jetzt die, da steht noch Entwürfe, aber das sind jetzt die endgültigen Entwürfe. Also die gehen sozusagen so in den Druck in der Bestellzahl, wie dann irgendwann beschlossen wird. Genau, also es gibt dann immer noch eine Reinzeichnung, ne? Also dass das halt auch wirklich druckfähig ist. Wenn da noch Kleinigkeiten sind, kann man schon machen, aber da wird sich jetzt wirklich nichts mehr merklich ändern. Also wahrscheinlich sieht es jemand gar nicht. Also wenn, dann sind dann irgendwelche Spationierungen, dass die Buchstaben vielleicht an der einen Stelle optimiert werden oder so, aber das sieht man nicht. Also das ist dann echt nur noch Drucktechnik. Okay, und die Schatten hinter der Schrift sind weg, sowas. Ja. Ja, dann würde ich jetzt sozusagen mal stellvertretend für ganz viele fragen, wie setzen diese Plakate die Strategie um? Das ist vielleicht weniger schwer zu beantworten als die Frage, was haben wir denn vor einer Woche oder sowas oder vor anderthalb Wochen da abgestimmt und was ist da an Feedback eingeflossen? Weil die Plakate sehen jetzt irgendwie völlig anders aus, also für mich jedenfalls. Ja. Aber da gehen wir vielleicht danach drauf ein, jetzt erstmal zum Strategischen. Stefan hat schon gesagt, Grenzen überwinden ist so das Thema. Wir haben ein Plakat, wo im historischen Kontext das Grenzen sind so 80er, darauf auf das emotionale Erlebnis hingewiesen wird, dass das schon mal funktioniert hat und dass dass einfach dieser historische Kontext nochmal aufgemacht wird, dass Leute sich erinnern, dass es nicht so lange her ist und es mittlerweile Normalität ist. Dann die das nächste Plakat zwischen Angst und Mut liegt nur ein Herzschlag ist eine andere Grenze, eine innere Grenze, die man überwindet durch eine Entscheidung, in dem Fall hoffentlich die Wahlentscheidung, wo man vielleicht in einem Moment noch Angst hat und wo man irgendwie sagt, was mache ich denn jetzt? Und dann im nächsten Moment sein Schicksal in die Hand nimmt, mutig. Das ist so im Prinzip so die Freiheit statt Angst, so wollten wir mal einen anderen Spruch nehmen, der halt das mal anders formuliert. Aber die Sprüche waren ja schon vor eineinhalb Wochen mal da. Und das Ich kann nicht, wenn jemand zuschaut, ist zum einen die Grenze, die man, also zwischen politischer Kommunikation und Menschen, also einfach von der Ansprache her, aber vor allen Dingen auch die Grenzen im Kopf, die da angesprochen werden, also das, die durch Überwachung entstehen. Also dieser humorige Spruch spricht eben dieses ernste Thema an und der Mackenpiss als Wahrzeichen in Brüssel, wo wir ja auch hinwollen. Schon ziemlich hintergründiger Spruch, ne? Ja, und trotzdem humorvoll. So, jetzt würde ich gerne nochmal fragen. Wer hat Fragen zu den Plakaten? Jetzt mal noch nicht zu den Änderungen oder sowas, sondern erstmal zu den Plakaten selbst. Gibt's Feedback? Ja, seid ihr jetzt alle total entspannt, weil wir super sind? Oder wie gefällt's euch? Würdet ihr uns wählen? Piratus. Ja, meine Frage ist jetzt zum zweiten Plakat. Ich verstehe das einfach nicht. Kannst du vielleicht mal erklären, was die Aussage dieses Plakates ist in Bezug zur Europawahl? Also braucht man Mut oder Angst, um die Piraten zu wählen? Das wäre so meine erste Suggestion gewesen. Ich sag mal noch mal kurz was dazu. Da geht's auch, da wurde auch das Thema Beteiligung eben mit angesprochen. Dass es eben so ist, dass es nur ein kleiner Schritt ist, um aus einer angstvollen Haltung eben eine mutige Haltung zu machen. Und das bezieht sich im Prinzip auf ganz viele Beteiligungsstrukturen auch, von meiner Warte her. Ja, ich glaube, natürlich wählt man, wenn man Angst hat, eher eine Sicherheitspartei als eine Partei, die für Freiheit steht. Und auf dieser Metaebene bewegen wir uns. Das Plakat ist sicher auch das strittigste, aber da waren einige Leute so begeistert, dass wir, also wir müssen halt grundsätzlich sagen, nicht jedes, also bei drei Plakaten, wenn nicht jedes jedem gefällt, ist das meiner Meinung nach nicht schlimm, sondern wichtig ist, dass die Plakate, dass mindestens eins der drei Plakate bei einer Person trifft, im Idealfall. Es gab die Kritik schon im Vorfeld und dann gab es aber Leute, die haben gesagt, nee, das darf auf keinen Fall raus und da gab es dann eine Diskussion auch innerhalb der Europakandidatenliste, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Plakat wahrscheinlich das emotionalste von den dreien ist und auch ein bisschen die Neuauflage von dem Freiheit statt Angst, halt dieses, wir wollen halt eine Partei wählen, die für Mut steht, wir haben halt Freiheit jetzt an der Stelle statt Freiheit Mut und dass man vielleicht bei der Wahlentscheidung eher eine mutige Entscheidung trifft und eine Partei, die für Freiheit steht. Aber du hast eben schon gesagt, es gibt genau diese drei Plakate, die jetzt neu ins Spiel kommen. Ja. Und das Logo, also schön groß, das war ein Scherz, das Logo, ist das Logo oder wird das noch ausgetauscht gegen das, was die europäischen Piratenparteien sich da aussuchen jetzt in der aktuellen Umfrage? Oder ist es das? Also eigentlich gab es dann diese Umfrage, das ist so ein bisschen aus dieser Diskussion in diesen Piratenpad gekommen, da wurde also in diesem Mumble Piratenpad Session, da wurde abgestimmt, ob man das Logo nimmt oder das Piratenpartei-Logo. Und dann haben die EU-Kandidaten bei der Vorstellung der Plakate letztes Mal dieselbe Abstimmung gemacht. Eigentlich ist es nicht ganz okay, weil wir dieses Europa-Logo eingereicht haben, oder es wurde eingereicht von einem Piraten aus Deutschland, also von Fred. Und das ist eigentlich im Wettbewerb. Es hat aber aus der Kontrolle von uns irgendwie entflohen und wurde auf allen möglichen Plakatentwürfen schon verwendet. Und jetzt haben halt dieses Gremium aus Landesvorständen und Europakandidaten hatten dann halt irgendwie mit einer Stimme dann doch für dieses Europa-Logo gestimmt, weil man dann auch gesagt hat, wir wollen doch als europäische Partei auftreten. Insofern wird es das wohl sein. Ich weiß nicht genau, wann die Umfrage fertig ist, dann könnte man es im Notfall noch umstellen, aber ich glaube, es wird nochmal Unruhe bringen, zumal dieses Logo ja unserer Systematik folgt. Also das ist der orangene Kreis hat halt diese Sternsymbolik drin, aber im Prinzip ist es die Systematik, die wir im letzten Wahlkampf auch hatten und die wir auch auf vielen Materialien haben und vor allen Dingen auch viele Kreisverbände mittlerweile haben und Landesverbände. Okay, und die rechte Anteil haben wir ja. Weil das stand ja bei den Logos von der PPEU stand ja dabei, oh, da haben wir vielleicht die Rechte noch gar nicht und so. Ja, das hat Fred gemacht, also der hat, ja, also das ist, weil er hat ja auch einen Teil der Entwürfe gemacht und auch ein Plädoyer dafür beim Medientreffen gehalten, dass wir vielleicht doch eine europäische, also als europäische Piraten auftreten. Und es scheint auch bei vielen Piraten irgendwie, wenn es Abstimmungen gab, war das Logo sogar immer recht beliebt, also gab ja, wie gesagt, eben auch diese Mumble-Runde, wo irgendwie alternative Plakate waren, wo dann auch irgendwie dieses Logo verwendet wurde. Super, ich sehe eine kleine Schlange am Mikrofon. Wer von euch war denn zuerst da oder lassen wir die Sami vor? Ich nehme das dankend an. Christoph, ich will jetzt nicht über den Inhalt der Plakate reden, abgesehen vom Sexting, das können wir ein andermal erörtern. Aber wer bitteschön hat das zu verantworten, dass da weiße Schrift auf zum Teil hellblauem Untergrund ist. Ja, wir hatten vorher noch Schatten und ich hatte nochmal mit mir geht's ganz gut gesprochen und wir haben halt echt nochmal drüber gesprochen. Also das ist dieser kleine hellblaue Fleck, da kann man meinetwegen noch ein bisschen das Blau noch ein bisschen dunkler machen. Aber weiß auf blau und schwarz auf orange und umgekehrt ist nicht so gut. Weiß auf Blau ist nur dann sichtbar, wenn das Blau wirklich dunkel ist. So ist die weiße Schrift in fast allen Fällen verschwindet. Glaube ja, wir werden ja einen Testausdruck machen. Aber ich würd vielleicht, das ist ein sehr großes Fass, was du aufmachst, weil die Designer sich die ganze Zeit drüber ärgern, dass Leute immer die Werbepsychologie der 20er Jahre anwenden. Aber vielleicht mal grundsätzlich ist immer ein Balanceakt zwischen Aufmerksamkeit erregen, sofort erkannt werden und den Inhalt auch verankern. Und dazu gehört eben auch ein Stück weit die Ästhetik. Und schwarz auf diesen Blau sieht einfach wirklich schlecht aus. Ich sag's mal ungewaschen, Scheiß auf Werbepsychologie und Scheiß auf Ästhetik, wenn etwas nicht sichtbar ist. Eine Schrift nicht sichtbar, sondern mit dem Hintergrund verschwimmt, bei bestimmten Beleuchtungen überhaupt nicht sichtbar ist, dann ist dieses Plakat wofür? Für den Arsch. Wie gesagt, also ich behaupte mal, das kann man durchaus lesen, aber wir haben ja noch die Zeit, diesen Testausdruck zu machen. Es gibt die Version mit einem Schatten dahinter, aber letztendlich kann man dann auch einfach das Blau dunkler machen, wenn das sein muss. Ich glaube, man kann es lesen, wenn man es druckt. Wir werden das einfach mal ausprobieren und wenn nicht, dann macht man es blau halt ein bisschen dunkler. Also, aber prinzipiell ist schwarz auf blau auf jeden Fall die schlechtere Option. Ja, ich will auch nicht schwarz unbedingt dahinsetzen, es sei denn, es ist ein ganz heller Hintergrund. Aber wenn schon weiß, dann muss der Hintergrund wirklich dunkel sein, wirklich dunkel. Und da ist nichts, das sind einfach Erfahrungswerte und die habe ich. Und dann ist nichts, können wir mal einen Probedruck machen und mal angucken und du glaubst, es ist lesbar, sondern sprechen einfach die Tatsachen dagegen. Okay, ich glaube, dein Punkt ist angekommen. Ich hoffe es, ja. Und ansonsten können wir vielleicht irgendwann auch nochmal über das Sexting reden, aber jetzt nicht. Es geht nur um die ersten drei Plakate, Sami, nicht um die anderen, nur die ersten drei. Alles andere sind frühere Entwürfe, die nur auf der Wiki-Seite stehen, die aber keine Rolle spielen mehr. Okay, danke dir. So, jetzt der Ahoi. Ja, ich habe eine Frage zu den Grenzen. Da ist nämlich genau umgekehrt, eben auch schwarz auf orange wäre da viel besser als das weiß, weil das sieht man halt einfach nicht. Also nicht nur beim Blauen ist es verkehrt, sondern auch beim Orangen. Beim Logo meinst du? Ja, unten des Piraten. Ja gut, das ist natürlich die Entscheidung, ob man bei einem Logo die Schrift schwarz macht. Aber es ist echt ziemlich groß. Also oder ob man dann, es ist auch ein sehr dunkles Orange, ne, das unterste. Und sonst müsste halt ein Plakat unser Logo modifizieren. Das kann man natürlich machen. Das finde ich aber meistens die noch schlechtere Idee. Und dann hätte ich noch eine Frage, warum es überhaupt kein Plakat gibt, wo das Piraten oben steht. Weil manche, also zum Beispiel bei uns, wir können es bloß auf so Plakatständer kleben. Und wenn das Logo unten ist, dann ist da irgendein Busch, das sieht kein Mensch. Ne? Also, das ist jetzt München, Hamburg und so, ne? Die A0-Plakate. Ja, zum Beispiel. Ja, aber da muss man eh einen eigenen Druckauftrag geben, dann kann man auch Custom machen. Also dann kann man auch, also wenn man A0 druckt, braucht man ja eh eine eigene Vorlage und dann kann man dann in dem Fall dann auch ein eigenes, das Plakat entsprechend anpassen. Wobei ich der Meinung bin, der Slogan ist immer wichtiger als der Absender. Also der, natürlich ist das Logo wichtig, aber man muss nun mal bei einem Plakat eine gewisse Hierarchie an Informationen aufbauen und die letztwichtigste, auch wenn es sicher, ich weiß, dass es Piraten anders sehen, aber das Logo ist nun mal der Absender. Also das ist, wenn man das größer macht, dann ist er halt in Konkurrenz mit den anderen Elementen auf dem Plakat. Also es ist jetzt nicht so, dass man einfach das Logo größer macht und dann wird es besser wahrgenommen, sondern eventuell wird dann auch einfach die Balance zerstört, das Plakat chaotisch und man weiß überhaupt nicht, wo man anfangen soll. Stichwort ist, wenn man 3 Bälle zugeworfen bekommt, fängt man keinen. Wenn man 1 zugeworfen bekommt, dann fängt man wenigstens mal einen und dann kann man anfangen. Ja, aber unten, wenn ein Auto davor parkt, ne, siehst du nicht einmal den Absender, siehst gar nichts. Es geht nicht darum, das Logo größer zu machen, sondern das Plakat zu haben, wo das Logo eben oben ist. Ich wollte jetzt nur ansprechen, weil es immer auch öfter gesagt wird bei der Gelegenheit, aber du hast natürlich, also wenn wir ein A0-Plakate drucken, dann würde ich sowieso drüber nachdenken, dass man das Plakat dann entsprechend anpasst, dass es auf A0 optimiert ist und eben auf die Gegebenheiten. Aber es ist ja wie gesagt ein eigener Druckauftrag dann auch und dann braucht man eh eine eigene Vorlage. Das ist jetzt schon etwas, was wir machen können dann. Und du weißt, wann die Wahl ist? Das weiß ich, ja. Bis wann soll das dann passiert sein? Das geht ja relativ, also jetzt, man kann ja bei allen Plakaten die Typo nach unten setzen in das Bild, das ist jetzt kein Problem. Also wir haben, ich glaube mit dir bin ich doch auch in Kontakt, oder? Wegen Druck. Ja, ja, deshalb frage ich ja. Ja, du bist ja momentan noch an Angeboten aussuchen bei Druckereien. Das schaffen wir schon, glaub mir da einfach mal. Ja, ich glaube immer, was ich in der Hand habe, gibt es einen Termin, dass man sagt, zum Beispiel bis Freitag ist da irgendwas dann so weit, dass man sagen kann, okay. Das kann ich mir vorstellen, es soll ja auch irgendwie dann jemand sehen, der es bestellen will. Ja, das kann ich am Wochenende dann schon auch erledigen. Also nicht Freitag, sondern Montag. Ja, also das Wochenende würde ich dann schon haben wollen. Ich bin ja auch berufstätig, ne? Jo, ist ja kein Problem. Es geht nur um das, dass man irgendwo eine Linie hat. Gut, danke. Danke dir. Asrod hat gerade in den Chat gepostet, gibt's die Plakate auch als SVG-Datei? Wäre jetzt kein Problem, das rauszurechnen. Also werde ich auch gerne, mache ich auch gerne. Würde ich am liebsten aber dann wirklich bei der finalen Reinzeichnung Druckversion erst machen. Also damit nicht jemand irgendwie mit der alten Version rumläuft, wenn das okay ist. Okay, dann der Joachim. Ich wollte eigentlich nur zu Ahoi sagen, also wie man die Plakate am geschicktesten aufhängt, das können wir mal extra machen. Weil wenn ich die auf den Ständer klebe, hänge ich sie sowieso nicht dort oder stelle ich die Ständer sowieso nicht dorthin, wo Autos parken, da ist meist auch eine Laterne, da habe ich auch Platz, sie nach oben zu hängen, es sei denn, es hängt an den Trägern. Das kann man mal extra machen. Dazu, wir haben feste Stellwände, die werden von der Stadt aufgestellt und nur da darf man hin plakatieren. So, da, wenn halt der Auto davor steht, dann steht es davor, da kannst du nichts dagegen machen. Also grundsätzlich haben wir ein Problem, wenn das nur das eine Plakat, also die visuelle Bildsprache vom Plakat wird hoffentlich auch wiedererkannt und die Leute merken irgendwie, hör, das habe ich jetzt schon öfter gesehen und dann gucken sie sich es vielleicht auch erst an oder eben durch die Illustration schauen sie sich es an und dieser Fall, dass ein Auto davor parkt, ist halt eben die Frage, wie oft das passiert. Also es ist auf jeden Fall insofern schlechter, das Logo oben hinzutun, das gebe ich jetzt einfach mal zu bedenken. Kann ich gerne machen, ist eigentlich kein Problem, ist auch kein großer Zeitaufwand, aber ich gebe das zu bedenken, weil es damit eine andere Wichtigkeit bekommt auf dem Plakat und wir sind halt nicht mehr 2009, die Leute kennen unsere Partei und das Logo, es ist auch eine politische Aussage mit dem Logo, so rabiat umzugehen. Also es ganz oben aufs Plakat zu packen, weil damit wird es eben der wichtigste Inhalt. Ich glaube, Ahol meinte eben Plakatierrichtlinien, weil es könnte sein, dass in manchen Bereichen, Städten, Kommunen es heißt, nein, ihr dürft bitte nur auf den aufgestellten Wänden plakatieren, ja. Alles andere nicht. Und dann hast du nämlich ein Problem, aber das könnte man eventuell lösen, indem man die Piratenpartei und das Logo nochmal als Extrastreifen nimmt und man klebt es oben nochmal drüber. Ja, bei A0, wie gesagt, braucht man eine extra Vorlage. Ich möchte nur immer gerne den generellen Blick nochmal drauf lenken, was der wichtigste Inhalt von dem Plakat ist. Der sollte natürlich an der besten Stelle stehen oder an der wichtigsten Stelle. Und deswegen, ich glaube, viele Piraten denken, dass das Logo der wichtigste Inhalt ist und deswegen habe ich das jetzt einfach nochmal eingebracht. Natürlich habt ihr recht und natürlich gucken wir halt, dass wenn diese Situation in den Bereichen, wo man A0 nur hängen darf und nur stellen darf und auch nur die Wände benutzen darf, da sind, dass man es darauf optimiert. So, jetzt erstmal herzlich willkommen Gefion und Bertram. Ja, also erstmal möchte ich den Sami und den Ahoi zustimmen, dass der Kontrast zu schwach ist, das geht so nicht. Und schlecht lesbare Plakate haben wir schon genug gehabt, das muss jetzt nicht nochmal passieren. Trotzdem möchte ich, auch wenn das jetzt hier gerade so ein bisschen so unter, weiß ich nicht, was für eine Kante verschwunden ist, möchte ich gerne wissen, welche Termine es gibt, wann die Reinzeichnungen fertig sind und wann die Drucklegung ist, damit ich mir zumindest schon mal ausrechnen kann, wann die Dinger überhaupt in die Verteilung kommen. Drucktermin ist 28. Februar, dann müssen die Reinzeichnungen bei der Druckerei sein, also so war der Zeitplan. Der Ahoi ist aber da der richtige Ansprechpartner, das ist die Deadline, die ich hatte. Okay, 28. Februar. Super, dann haben wir jetzt eigentlich genau den richtigen Punkt zur Überleitung zum Prozess, weil Gefion hat ja, ich glaube, am Sonntagabend den Blogpost auf dem Vorstandsblog geschrieben, in dem sie so ein bisschen harsch mit sich selbst da und Punkte aufgeschrieben hat. Und sie hat sich gewünscht, dass wir heute hier diesen Blog, wir gucken uns die Plakate an und wir verstehen die Strategie, von der Prozesskritik trennen. Gefion, ich habe verstanden, du hast bis 10 Uhr Zeit. Ja, ich habe einfach um 10 noch eine berufliche Telco, die dann nochmal 2 Stunden dauert und da kann ich nicht verpassen. Genau, und diesmal wollen wir es dann so halten, dass wenn Kritik aufkommt, dann versuchen wir diese Kritik im Pad festzuhalten und auch eine Lösung vorzuschlagen und die auch im Pad festzuhalten. Das kann unter Umständen Sekündchen länger dauern, bis wir das richtig gerade gezogen haben, aber das ist es wert, denn Gefion, du hast was vor, ne? Ja, der Plan ist halt, wir brauchen nicht schön reden, wir wissen alle, dass das dieses Mal suboptimal gelaufen ist. Die Frage ist halt, wie soll es besser laufen? Wie kann es besser laufen? Wie soll es in Zukunft laufen? Wie wünschen wir uns, dass es läuft? Und das kann man halt nur dann nächstes Mal besser machen, wenn man auch weiß und wenn man jetzt, während die Diskussion sowieso geführt wird, dann auch mal festhält, wie man sich das vorstellt und wie die Partei sich das wünscht. Ich glaube nicht, dass es dann unbedingt einen Konsens gibt. Ich glaube, es gibt da ganz viele verschiedene Meinungen. Und man kann es nie allen Leuten recht machen, aber es wäre natürlich ein guter, konstruktiver Start, erstmal damit anzufangen, festzuhalten, was denn diese Einzelmeinungen sind und was denn da die Ansprüche sind, damit man dann von da aus weiterarbeiten, das dokumentieren und dann eben in Zukunft auch besser machen kann und nicht dieselben Sachen, dieselben Fehler immer wieder wiederholen. So, und da wir jetzt die Prozessverantwortliche, ich bin jetzt gerade so nach dem Parteitag so geschlechtsneutral unterwegs, da wir jetzt die Verantwortliche für den Prozess hier direkt bei uns haben, ans Mikrofon, Kritikpunkte, die noch nicht in dem Blogpost stehen, sagen und Lösung vorschlagen. Auf geht's! Hey, das ist cool, wer hat denn das da reingepostet, das Vorschaubild? Piratos! Ja, ich habe mich mal einfach als erster vorgedrängelt, aber hinter mir steht ja Gott sei Dank keiner. Also mein grundsätzliches Problem ist es, wenn man eine Strategie mit dem Bufo im kleinen Team macht, muss man damit rechnen, dass die Strategie von der Basis nicht übernommen wird, weil man nicht beteiligt war. Und ich glaube, das ist etwas, was auf uns zukommt und ich hoffe, dass wir da einen Weg finden, doch noch alle zu motivieren, mitzumachen. solange hier keiner bezahlt wird, auch in der Basis, arbeiten alle freiwillig. Und da muss man natürlich die Bedürfnisse aller dann auch wirklich berücksichtigen. Und ich glaube, das ist bei dem Prozess, der hier stattgefunden hat, missachtet worden. Und ich sehe eine Gefahr, dass eine Strategie überhaupt keinen Sinn macht, wenn keiner mitmacht. Und wenn dann jeder sein eigenes Süppchen kocht, ist auch die Strategie zerstört. Das heißt, man muss einfach erkennen, dass wenn man eine Strategie von oben herab machen möchte, sie so gut ist, dass sie alle begeistert. Und das schafft man wahrscheinlich durch Beteiligung. Das mal so als Feedback, was ich denke, was das eigentliche Problem sein wird, wenn diese Plakatieraktion startet. Darf ich darauf an? Selbstverständlich. Okay, also ich weiß nicht, ich hätte unheimlich gerne jetzt... Stopp. Moment, wir schreiben es mit. Ich habe dir das Pad noch nicht gepostet, das ist schlecht, aber du hörst dich im Moment gerade an wie C3PO. Kannst du was an deine... Das übliche Problem kommt aber gleich. Und dann... Ja, das wird gleich viel besser. Und ich gebe dir jetzt sofort den Link zum Pad. Dankeschön. Also man hört mich jetzt wieder, ja? Ja. Vielleicht sage ich das dann zwischendurch immer nochmal, wenn das so ist. Ja, das passiert etwa alle 15 Minuten. Weise ich einfach drauf hin, beende mein Bild, starte es neu und dann geht's wieder. Und irgendwann finde ich mal einen Piraten, der rausfindet, warum das so ist und der mir das fixen kann. Okay, also, die Kritik war, wenn die Basis nicht eingebunden ist in der Strategieentwicklung, trägt sie die Strategie nicht mit. Zwei Punkte dazu. Zum einen ist tatsächlich eine Strategie, die im Bund entwickelt und vorgegeben wird, der Wunsch der Landesverbände gewesen. Ich habe, bevor ich, also als ich den Aufgabenbereich Wahlkampforga übernommen habe, habe ich, eine meiner ersten Amtshandlungen war, alle Landesverbände anzuschreiben, zu sagen, wer sind eure Ansprechpartner für Wahlkampf, was sind eure Anforderungen, was wünscht ihr euch? Und da war dieses klare Linie vorgeben, eine zentrale Kampagne, das war genau das, was die Elfos haben wollten. Ja, der Weg dahin hätte besser sein können. In der Sache sehe ich aber durchaus als richtig an, was dabei am Ende rauskommt, dass es halt eine zentrale Sache ist. Und wenn was vom Bund kommt, sieht das immer so ein bisschen aus, als wäre es top-down. Das heißt nicht zwingend, dass es das ist. Der andere Punkt, und das ist jetzt eine Frage, wie stellst du dir vor, dass die Entwicklung einer Strategie unter Einbindung der Basis funktioniert? Ich denke, das war jetzt eine Frage direkt an mich. Ich würde mir vorstellen, dass man eventuell mehrere Arten von Strategien ausarbeitet, sie so gut erklärt in einem Pad oder wo auch immer, oder im Wiki, dass die Leute es lesen können und verstehen können und dann eine Abstimmung drüber machen. Egal wie, also im Lime-Survey oder irgend so etwas. Das hätte ich jetzt erwartet. Wie gesagt, ich verstehe die Strategie, die hier gefahren wird, nicht wirklich. Und ich verstehe auch das zweite Plakat immer noch nicht. Und ja, ich weiß nicht, ich hätte Schwierigkeiten, es aufzuhängen, allein schon deshalb, weil ich niemandem erklären könnte, der mich dabei sieht, was es bedeutet. Okay, also ich würde an der Stelle unheimlich gerne trennen zwischen Strategie bzw. Kampagne und Plakaten. Weil das sind zwei Sachen, die natürlich miteinander zu tun haben, aber durchaus unabhängig voneinander entwickelt werden können. So rein organisatorisch würde ich alle Leute bitten, die jetzt kaputte Plakatlinks posten oder sowas, das unten zu tun, dass wir oben nicht beim Schreiben dauernd hin und her geworfen werden. Dankeschön. Ganz kurzer Hinweis nur, könnt ihr das heutige Pad für die vielen neu hinzugekommenen vielleicht auch nochmal verlinken, dass die das Pad haben? Mache ich sofort. Ich kann das nämlich nicht, vorhin hätte ich das gekonnt und jetzt geht's wieder nicht, deswegen sage ich es einfach nur mal. Mache ich sofort. In der Zwischenzeit kann der Christoph schon den nächsten Kritikpunkt und einen Lösungsvorschlag machen. Huch, ich dachte, ich bin raus jetzt. Nein, der Christoph hier unten. Nicht der Christoph, sondern der Christoph. Zu dem, was gerade eben gesagt wurde. Also auch wenn sich die Landesverbände wünschen, dass vom Bund eine zentrale Kampagne oder eine zentrale Strategie kommt, dann heißt es ja nicht, dass das der Bufo irgendwo im Hinterzimmer machen muss, sondern da kann man ja trotzdem die Basis noch einbeziehen. Wie kann man das machen? Beispielsweise hier im Mumble, indem man einlädt, gemeinsam darüber zu diskutieren und Möglichkeiten auszuarbeiten. Okay, würde ich jetzt einfach als Lösungsvorschlag somit aufnehmen wollen. Habe ich mit aufgenommen, Zeile 44. Dankeschön. Danke dir. gibt's noch mehr. Leute, das war das Gate der letzten paar Wochen. Jetzt kommt ans Mikrofon und bringt eure Kritik raus. Entschuldigung, nach dem, was ich gestern gehört und gelesen habe, bin ich mit dem Kopf immer noch woanders. Mikamo postet gerade im Chat, ich finde es wichtiger, die Basis über die Strategie entscheiden zu lassen, als über die Plakate. Ich nehme das mal mit rüber. Als Anmerkung in Zeile 45. So, Filter möchte das bestimmt am Mikrofon sagen. Nee, möchte er nicht. Wer sonst? Aufruf. Ansonsten geh für ein bisschen schon um 8:15 irgendwie wieder zurück beim Arbeiten. Das wollen wir doch nicht zumuten. Ich hätte auch nichts gegen noch ein bisschen Freizeit an meinem letzten Abend zu Hause. Genau, das war ja auch der Grund, dass wir uns heute hier treffen und nicht irgendwie in ein paar Tagen mit mehr Vorlauf und weniger Kollisionen, weil du ja dann für eine Zeit lang weg bist und dann wäre diese Möglichkeit nicht mehr gewesen. Also da aber Gefion das sozusagen beruflich tut und voll professionell auch so Prozessbeschreibungen dann macht und Analysen macht, lasst jetzt hier, was euch anliegt. Robert und Sami. Ich fange einfach mal an, wenn Sami nicht losredet. Ich wollte mal nachfragen mit dem Europa-Grenzenlos. Ist das gesetzt? Wird da nochmal drüber abgestimmt? Oder wie kommt das zustande? Der Prozess ist mir nicht klar. Das ist ein Teil dieser eben schon zu Recht angekreideten, was ich auch in meinem Blogpost schon beschrieben hatte. Wir haben das besprochen, wir haben das entschieden, wir haben das nicht gut genug dokumentiert. Wir hatten 4 Entwürfe für Strategierichtungen. Einer davon war das Europa grenzenlos. Frage an Christoph ist, ob man das Dokument mit den, ob man die 4 Strategieentwürfe, die wir da hatten, vielleicht nochmal irgendwie veröffentlichen kann. Ja, dass da entscheiden wird, dass wir da klar machen können, was die Alternativen waren. Wir haben das entschieden mit Thorsten, der für Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, Christoph, der dafür beauftragt ist, mir für die Wahlkampforga und den 2 Spitzenkandidaten. Wir haben uns eine Woche nach der Aufstellungsversammlung getroffen in Frankfurt, haben das besprochen. Was uns an der Stelle besonders wichtig war, ist, dass die Strategie, die wir fahren, zusammenpasst mit den Kandidaten. Das war tatsächlich da der zentrale Punkt, weil wir von vornherein gesagt haben, wir konzentrieren uns in der Öffentlichkeitsarbeit und im Wahlkampf auf die 2 Spitzenkandidaten. Und darum musste halt das, was wir machen, mit denen zusammenpassen. Und ich glaube, die maßgebliche Entscheidung haben tatsächlich Julia und Futi getroffen, die sich relativ einig waren, dass sie mit diesem Grenzenlos beide gut können und beide auch die Themen, die wir transportieren wollen, sich am besten transportieren ließen von den Vorschlägen, die wir hatten. Okay, haben wir einen Vorschlag, wie das beim nächsten Mal besser gehen könnte? Ich habe dem, was bis jetzt gesagt wurde, entnommen, dass man eine Einbindung über alle möglichen Mittel vorher macht. Wäre da eine Umfrage oder eine Abstimmung oder sowas gewünscht? Muss ich an der Stelle dazu sagen, dass ich das schwierig fände, darüber abzustimmen, gerade weil, wie ich eben sagte, unsere primäre Zielsetzung bei der Auswahl halt war, dass es mit den Kandidaten zusammenpasst und das ist einfach am Ende etwas, das halt nur die Kandidaten entscheiden können, was sie dann ja auch getan haben. Man hätte das vielleicht vorher breiter kommunizieren können und auch dafür sorgen können, dass es da, bevor diese Entscheidung fällt, auch für die Kandidaten mehr Input gibt, die dann vielleicht die Entscheidung beeinflusst hätte. Dafür hätte ich eine Lösung. Man müsste einfach die Strategie vor der Wahl der Kandidaten machen und schon wüsste jeder Kandidat, auf was er sich einlässt, wenn er kandidiert. Wenn ich das auch mal darf, also Gefion hat ja für die Zukunft etwas dargelegt. Wie kann man solche Fehler vermeiden? Dazu gehört ganz einfach auch, dass wir ein halbes Jahr mehr Vorlauf haben. Das ist auch das, was zur Bundestagswahl mit Recht Incredible bemängelt hatte, dass das alles viel zu spät kam. In diesem Zeitraum kann man natürlich weitaus mehr Vorschläge, also die Basis auffordern und weitaus mehr Vorschläge und Ideen aufnehmen, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Habe ich aufgenommen. Jetzt habe ich ein Reihenfolgeproblem, aber ich glaube, Sami war zuerst da. Könnte sein. Gefion, vielen Dank für deinen Blogpost. Das hat mir gut gefallen. Das war sehr ehrlich und klar. die Folge daraus ist, auch wenn man nur einen kurzen Zeitraum hat, dass man über nicht nur bestimmte Insiderlisten etwas postet, sondern über mehr und dann auch um Verbreitung bittet. Dann finden das auch die, die nicht auf all diesen Listen auch eingeschrieben sind. Und das andere ist, ich finde das mit dem Grenzenlos und was ihr da gemacht habt, völlig in Ordnung. Ich hänge mich in erster Linie daran auf, dass dann eben auch jetzt bei den drei Plakaten wieder eines ist, wo ich mich frage, wie es da hinkommt. Denn wer hat denn festgestellt, dass ein ganz normaler Betrachter im Vorbeigehen und die Leute werden nicht reihenweise vor unseren Plakaten stehen und dann erstmal nachdenken, was ist denn damit gemeint mit dem Mannequin Piss? Ach ja, könnte ja, ich kann nicht wenn, könnte ja die NSA mit gemeint sein. Also ich denke, dass da auch wieder jemand was gut gemeint hat, aber ein bisschen zu viel vom Wähler verlangt und ein bisschen zu viel Interpretationsmöglichkeit den Leuten überlassen hat, die unter Umständen gar keinen Bock darauf haben, vor jedem Plakat zu stehen und zu interpretieren. Das ist etwas, was mich sehr irritiert, dass da wieder so etwas mit reingekommen ist, was witzig scheint auf den ersten Blick, wo auch sicher manche sagen, oh, das gefällt mir. Aber sie haben einfach nicht weitergedacht. Das gefällt mir nicht. Darf ich darauf wieder direkt antworten? Ja, selbstverständlich. Du bist doch jetzt gerade im sozusagen auf dem heißen Stühlchen. Ich fühle mich aber mehr so in diesem Liegestuhl, das ist schon in Ordnung. Ich sehe die Kritik. Ich möchte ein bisschen dagegen halten, dass in die Plakate, die wir jetzt haben, unheimlich viel von dem Feedback eingeflossen ist, das dann auch gegeben wurde. Was es an der Stelle vielleicht für die Zukunft braucht, um das so ein bisschen auf diese konstruktive Richtung zu schieben, ist, dass man sich, wenn man ohnehin, wie wir eben schon gesagt haben, im Idealfall ein halbes Jahr vorher oder ich würde sogar sagen dreiviertel Jahr vorher mit der Planung anfängt, dass man dann, bevor man überhaupt irgendwelche Entwürfe macht, einfach erstmal drüber nachdenkt, was denn die Zielsetzungen sind und was die Anforderungen sind, die man erfüllen muss, um diese Zielsetzung zu erreichen. Insbesondere bei grafischen Sachen wie bei Plakaten kommt da dann ein ganz, ganz großer Teil rein von, welche Zielgruppe wollen wir denn erreichen? Wollen wir die jungen Leute erreichen, die wir potenziell einfach für unsere Partei begeistern können? Wollen wir Rentner erreichen, was auch immer? Also da gibt es ja, und da, ich glaube, da hat der Christoph deutlich mehr Insiderwissen als ich, wie so eine Zielgruppenverteilung aussieht, die es ja auch durchaus gibt. Und die andere Frage, die sich dabei stellt, ist halt auch, welche Zielsetzung die Plakate selber erreichen wollen. Auch da ist ja eigentlich eine ganze Menge Hirnschmalz reingeflossen, dass man halt Emotionen wecken will und so weiter. Und ich glaube, da ist das Wichtige im Prozess, dass man von vornherein einmal festlegt, was man erreichen will und dann nicht versucht, am Ende eine eierlegende Wollmilchsau draus zu machen, weil das kann ein Plakat und das kann auch eine Strategie nicht sein. Muss ich halt auf ein Ziel festlegen und dann darauf hinarbeiten, das zu erreichen. Die Zielfestlegung ist eigentlich der zentrale Punkt. Wenn man den hat, ergibt sich ein Großteil der anderen Sachen von alleine. Wenn man den nicht hat, ich glaube, das ist dieses Mal nicht unbedingt so, dass wir den nicht hatten, aber auf jeden Fall hatten wir ihn nicht klar genug, dann hätte sich vielleicht ein großer Teil dieser ganzen Diskussion sogar verhindern lassen. Darf ich da nochmal drauf antworten? Ja, klar. Gefion, du sagst das jetzt und ich kann da auch nicht unbedingt dich für irgendetwas verantwortlich machen. Es ist nur so, wir haben schon sehr lange NSA und TTIP, was auch absolute Europathemen sind, wie wir alle wissen. Und das hätte vielleicht etwas deutlicher werden können als ausgerechnet mit dem Brüsseler Mannequin Piss. Das ist etwas, was ich tatsächlich kritisiere, weil mir da zu viel das gut, es gibt sicher eine junge Klientel, die das witzig finden und die das bleibt ja auch im Auge, jedenfalls das Mannequin selbst, der Text, okay. Aber was es eigentlich transportieren soll, NSA-Überwachung, das tut es nicht wirklich. Das tut es nur um die Ecke gedacht. Und das ist etwas wenig bei so heißen Themen wie TTIP, TAFTA oder NSA, NSA. Das ist aber eigentlich ja Plakatkritik. Ich dachte, GFM macht Prozesskritik. Ja, das gehört mit zur gehört selbstverständlich, Christoph, mit auch zur Prozesskritik, dass jetzt diese drei Plakate da sind, die, wo ich nicht sicher bin, ob da wirklich alles, was vorher schon an Kritik kam, auch mit eingeflossen ist. Ja gut, aber idealerweise vom Prozess her wollen wir ja beim nächsten Mal eben nicht dieses irgendjemand macht was, die Partei shitstormt, irgendjemand macht was anderes, die Partei shitstormt weiter, sondern wir wollen von vornherein einen Prozess, in dem man die Basis vernünftig einbinden kann, in dem man aber auch noch vernünftig Entscheidungen treffen kann darüber, was man dann eigentlich macht. Und da ist mir jetzt nicht ganz klar, was dein Lösungsansatz ist. Ich verstehe, dass du mit dem Ergebnis nicht glücklich bist, das akzeptiere ich auch, aber was würdest du denn anders machen, um zu diesem Problem gar nicht erst zu kommen? Ich hätte Kritik, die im Vorfeld gekommen ist oder während des Prozesses schon, vielleicht etwas mehr mit eingebunden. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, kam von etlichen, die hier im Mumble auch zusammengesessen haben, mehrere Male und manchmal auch lange Nächte und daran gearbeitet haben, Vorschläge zu machen für Texte genauso wie für Plakatdesign, also beides. Austauschbar in Kombination. Das hätte vielleicht ja irgendwo mit berücksichtigt werden können. Man hätte die Leute mit einbinden können. Das ist aber nicht passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob der, ob dieses, das euch schicken und wie diplomatisch oder undiplomatisch das gelaufen ist. Ich finde es nur etwas seltsam, wenn man schon so kurze Zeit hat und da kommt was, das dann einfach zu ignorieren. Ich möchte vielleicht noch kurz ergänzen. Es hat ja die Abstimmung gegeben mit den Delegierten der Landesverbände und da haben 6 oder 7 Landesverbände haben sich enthalten, also haben gesagt, sie möchten diese Kampagne in der Form nicht. Und es hat sehr viel Kritik gegeben, auch sehr viel konstruktive Kritik. Ich sehe die ehrlich gesagt nicht umgesetzt. Das bezieht sich jetzt aber direkt auf die Plakate wieder, ja? Nein, in der Mumble-Sitzung. Wo die Delegierten der Landesverbände da waren, ging es um die Strategie und das Konzept und nicht um die Plakate an sich. Das Ganze gehört doch auch zum Prozess. Kritik zu hören, mit einzubinden, konstruktive Vorschläge mit einzubinden. Und wenn ich jetzt mir heute diese drei Plakate angucke, nach diesem ja etwas längeren Prozess, auch wenn er für alles Mögliche zu kurz war, dann stelle ich fest, von all dem, was gekommen ist, ist nicht wirklich etwas eingeflossen. Ja, von all dem darf man, glaube ich, nichts sagen. Klaus und Christoph, darf ich kurz? Sonst wart ihr vor mir. Jetzt lassen wir den Christoph erstmal darauf antworten, weil es war eine Frage, die wir vorhin sowieso noch übrig gelassen hatten. Wie sind denn die Anregungen, die so gekommen sind, dort eingegangen? Weil der Plakatentwurf, wie er jetzt ist, ist ja doch schon... Also deutlich anders als die von Vorschlag A, also der unter diesen Bildern als nächster kommt. Also auch von der Anmutung her sind die anders. Aber ja, nur kurz, weil wir wollen jetzt... Ich mach's ganz kurz, weil das ja eigentlich... wir hatten ziemlich schnell nach der ersten Vorstellung dieser 4 Reihen, wo die 4 unterschiedlichen Reihen, da waren das Piratenpad mit der Kritik an den Plakaten veröffentlicht. Da kam jetzt ausgerechnet das Mannequin Piss gut an. Das ist eins der wenigen Plakate, die überlebt haben. Also wenn man die erste Reihe anguckt, da war das das Einzige, was da war. Und wir haben auch reagiert an der Kritik und die anderen beiden sind dann rausgefallen. Aber die Reihe ist es trotzdem geworden, also der Grundgedanke. Das ist eingeflossen. Und ja, das ist so im Prinzip... Und wir haben dann bei den Mumble-Sachen eben geguckt, die da rauskamen, weil also die Plakate, die da rauskamen, haben sich halt gar nicht auf dieses Grenzenlos bezogen, mit Ausnahme von Mishamo, aber da war halt nur ein einziges Plakat, was Grenzenlos irgendwie thematisiert hatte. Aber so prinzipiell waren diese Plakate nicht darauf bezogen, waren 2009er Revival dabei und so. Und dann haben wir halt irgendwie rausgelesen, welcher Stil den Leuten gefallen könnte. Und dann haben wir eine Gesichterplakatreihe gemacht, weil da mehrere Gesichterplakate wieder dabei waren, die wir vermieden hatten im ersten Entwurf oder nur sporadisch eingesetzt hatten. Und was auch noch dabei war, waren irgendwelche sehr stark illustrativen Plakate. Was wir nicht berücksichtigen konnten, weil wir natürlich auch strategische Vorgaben hatten, war jetzt irgendwie so Sachen, die Leid zeigen. Also wir wollten ja eine positive Kampagne und da war dann schon, also gab es halt ein Foto mit Flüchtlingen drauf und so. Das war halt eine strategische Entscheidung, die vorher gefallen ist, wo uns Leute, also wo auch die Kandidaten sich gewünscht haben, eine positive Kampagne zu machen und eher Vision zu zeigen, als irgendwie was nicht gut läuft. Also wir haben die Sachen schon angeschaut und nach strategischen Kriterien aber natürlich auch Sachen ausgeschlossen. Also weil das war schon das Ziel, diesmal zu sagen, wir versuchen jetzt mal daraus, also Sachen, die aufeinander aufbauen, zu machen. Gut, danke dir. Dann, oh, jetzt habe ich aber euch aus der Reihenfolge verloren. André, Klaus und Christoph. Es wäre eigentlich zuerst Klaus aus Thüringen, dann Christoph, dann ich, dann André und jetzt kommt Sami unten nochmal. Genau, dann machen wir das jetzt mal, Schlaub, dann machen wir das jetzt mal so, weil Sami und Joachim. Weil Sami und Joachim jetzt schon ganz, ganz oft hier waren, dann lassen wir jetzt mal den André vor und dann den Klaus und dann den Christoph und dann geht's weiter mit Runde. Okay, ich wollte nur mal fragen, haben wir zwei Abende ganz umsonst gearbeitet, damit den Alternativvorschlägen, weil ich arbeite gerne ehrenamtlich umsonst, aber nicht vergeblich. Ja, das versagt ihr schon. Ich habe die Frage nicht verstanden, akustisch. Ja, wir haben doch einen Gegenentwurf gemacht und haben daran zwei ganze Abende gearbeitet. War das jetzt alles umsonst? Teile davon sind in die Plakate, die wir jetzt haben, mit eingeflossen. Dann bin ich im falschen Pad, da ist nichts. Also mein Favorit war irgendwas mit TTRP. Naja, wir haben halt, und das ist Teil von dem, was Christoph gerade schon sagte, einfach Vorgaben gemacht, was auf diese Plakate drauf soll. Und das war unter anderem, sie müssen halt mit diesem Grenzenlos-Konzept funktionieren. Das war unter anderem auch, wir haben drei Wahlkampfthemen, wir machen drei Plakate, dementsprechend sollten wir zu jedem Thema etwa ein Plakat haben. Und TTIP als solches ist halt kein Wahlkampfthema. Es steckt in dem Demokratie-Update mit drin, aber es erfüllt dann halt in dem Punkt halt einfach leider nicht die Kriterien. Ich habe jetzt verstanden, dass wir bei dem Mumble, wo die, wo so viele Leute so viel zusammengearbeitet haben, die Situation hatten, dass die ersten Plakatentwürfe, also die allerersten, die rauskamen, kurz vorher vorgestellt worden sind, aber die Strategie war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Also das größere PDF, das, wo Stefanie vorhin die Gliederung ihres Vortrags, das sah so ähnlich aus, also auch so auf orangen Hintergrund, so 10 Seiten oder so. Diese Strategie war da zu dem Zeitpunkt natürlich auch nicht bekannt, ne? Ja, das war ja das, was ich vorhin schon sagte und auch schon in meinem Blogpost gesagt habe, dass wir das nicht frühzeitig genug und nicht deutlich genug dokumentiert und kommuniziert haben. Das weiß ich, die Kritik nehme ich auch an. Das ist eine der Sachen, die schon auf meiner nächsten Mal Besserliste steht, die wir ja auch gerne noch mit aufnehmen können. Ich würde mir jetzt allerdings wünschen, dass wir jetzt nicht den ganzen Abend über diesen einen Punkt diskutieren, der ja eigentlich gar nicht mehr diskutiert werden muss, weil wir jetzt schon wissen, dass er verbessert werden muss. Dann hat der Klausch den nächsten Punkt. Ja, schönen guten Abend. Bin leider etwas spät hier dazugestoßen, weil ich woanders noch tätig war. Eine Anmerkung noch, und zwar zum Design. Wir haben mehrfach immer wieder angemerkt, diese weiße Schrift auf diesem hellblauen Hintergrund. Wenn Klaus, den hatten wir schon. Ja, ich habe sie mitgekriegt, dann datet mich mal ab. Jo, machen wir dann später. Der Christoph. Ja. Ich denke, es wird auf diese Welt keine Plakate, die vier Leuten gleichzeitig gefallen. Also muss man auch, ob das jetzt ein hellblau oder ein dunkelblau oder irgendwas ist, es wirkt bei den Wählern sowieso immer anders, als wir uns das vorstellen. Weil wir sind so in der Materie drin, dass wir uns denken, wir müssen ins TTIP, für das sich nur 2% der Bundesbürger interessieren, irgendwie auf die Plakate bringen. Ich finde, es ist gut. Wir haben jetzt, ich glaube, der Bundesvorstand und auch die ESG, die haben gearbeitet, die haben Fehler gemacht, die haben auch gesagt, dass sie Fehler gemacht haben. Die haben die Basis nicht mitgenommen. Das ist alles okay. Ich glaube, was jetzt viel wichtiger ist, dass wir die Leute wieder einfangen da draußen. Wie oft habe ich inzwischen schon gehört, die Scheiße hänge ich nicht auf oder für den hänge ich nicht mit und für weiß ich nicht und keine Ahnung. Irgendwie zu versuchen, dass wir jetzt einfach mal einen Schlussstrich ziehen. Die Leute, die daran beteiligt waren, haben hoffentlich ihre Lektionen gelernt, reflektieren. Jetzt geht's vorwärts, weil das vermisse ich in dieser Diskussion. Gefühl. Tja, was soll ich dazu sagen? Anderes als du hast recht. Wieder konstruktiv, wie kann man das denn jetzt noch schaffen? Ja, ich denke auch mal, dass viele von den Landesvorständen, denen wahrscheinlich vor allen Dingen missfallen hat, wie das Ganze gelaufen ist. Jetzt wenn wir wieder, wir müssen reden, ja. Lass uns die Leute wieder an einen Tisch bringen und also jetzt nicht top-down, nicht mit Delegierten oder sonst irgendetwas, sondern einfach jetzt die Marina in Kassel ist eine gute Gelegenheit, um das jetzt mal positiv zu pushen, ja. Und jetzt nicht nach draußen zu gehen und zu sagen, oh, das ist eine weiße Schrift auf blauem Grund, sowas hänge ich nicht, sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so, das ist cool, das machen wir. Moment. Und jeder sollte sich ein bisschen, zurücknehmen in der Kritik. Hier im Mumble können wir die äußern, ist völlig klar. Nur sie wird mir aktuell vor allen Dingen auf Twitter und auf Facebook geführt und sonst wo. Und das macht ein so wahnsinnig schlechtes Bild. Die Leute sind so demotiviert, dass es, also, dass ich Sorgen habe um den Europawahlkampf generell. Darf ich dazu was sagen? Ja, sag schon, komm. Christoph, ich gebe dir recht, wir sollten vorwärts gucken. Aber zum Vorwärtsgucken gehörte natürlich auch, dass Ingrid wohl sagte, und ich habe das sehr erfreut vernommen, dass man unter der weißen Schrift etwas dunkler machen kann. Und dass man das machen muss, ist ihm eigentlich auch klar, glaube ich. Nein. Oder, nein, gut. Diskutiere gerne nochmal extra mit dir. Aber ja, machen wir irgendwann ein andermal. Nehme ich einfach mit das nächste Mal ins Team. Nein, wir sollten das tatsächlich tun. Wir können mit unseren Landesvorständen, jeder hier hat ja irgendwo einen Landesvorstand, wir sind ja nicht alle aus dem gleichen Bundesland, mit denen reden. Und zum Teil hängt es natürlich auch an Geldern, die da sind oder nicht da sind. Und viele sagen sich natürlich, wir verwerten abgewandelt für Europawahl, wo man das mit Aufklebern oder Ähnlichem kann, die alten Plakate, weil wir kein Geld haben und die Keller sind oder die Garagen sind voll mit alten Plakaten. Das müssen wir dann erstmal anpacken, aber jeder wohl in seinem eigenen Landesvorstand, denn die sind nicht hier. Darf ich da noch ganz kurz was drauf antworten? Ja, schon, komm. Ja, es ist natürlich klar, dass viele Landesverbände, einige Landesverbände wenig Geld haben und sich jetzt nicht 20.000 von diesen Plakaten besorgen werden. Ist klar, dann werden halt alte recycelt. Wir sind eine kleine Partei, wir haben wenig Geld, also machen wir das Beste draus. Wenn das halt Plakate von 2009 sind, so what? Dann sind es halt die alten. Hauptsache, wir sind präsent. So, wäre natürlich schön, wenn wir zumindest einige von diesen neuen, ich finde die Farben sehr, sehr schön, ich gucke da gar nicht drauf, weil es ist, ob das jetzt weiß-blau ist mir wurscht, ich kann auch mit den alten Plakaten leben, absolut kein Problem. Das Problem, was ich eher sehe, ist die Motivation, die wir zurzeit haben und das ist völlig irrelevant, was es für Plakate sind. Und da müssen wir jetzt alle, die wir hier im Mumble sind, auch mit unserem Nächsten sprechen dazu, egal wie das gelaufen ist, wir sind eine Partei. Und wenn Leute, also ich habe Leute von KVs reden hören, dafür geben wir nicht unser Geld aus. Für den Wahlkampf? Ihr macht keinen Wahlkampf? Wir sind eine Partei, verdammt nochmal. Was machen wir denn sonst außer Wahlkampf? Und das müssen wir jetzt nach draußen bringen. Egal wie die Plakate aussehen und egal ob sie von 2011 sind oder nicht. Danke, Christoph. Jetzt glaube ich, wäre mal der Christus dran und dann der Stimmbürger und dann der Tom und dann kommen die alle schon mal dran waren. Ja, das ist ein bisschen fischbohnenmäßig, wenn da so viele am Mikrofon sind. Ich wollte gerade nochmal in die Richtung auch gehen, was er eben gesagt hatte und ich als Kritiker wollte Incredible nochmal loben. Ja, aber jetzt erst Christus. Ach, stört mich nicht. Also ich muss ja meinen Kollegen, den Christoph, ja auch recht geben. Das passiert nicht häufig, aber in dieser Runde schon. Wir müssen uns mal alle im Klaren darüber sein, dass wir eine Wahl gemeinsam gewinnen wollen. Incredible hat die Fresse voll bekommen, seines Lebens wahrscheinlich diesmal. Das kriegt man als Grafiker oder als in irgendeiner Position. Das hat jeder, der in irgendeinem Amt in Landesebene oder auf Bundesebene bekommen hat, sicherlich schon hinter uns. Was mich so ein bisschen jetzt stört, die Plakate sind jetzt da. Gut, Punkt. Wir müssen mal nach vorne gucken und schauen, dass wir, also wir sind nicht intern unsere Gegner. Es wäre schön, wenn wir mal gucken, wie wir unsere Ziele gemeinsam erreichen. Ob wir jetzt irgendwie links, rechts oder sonst was von Blödsinn sind, das ist egal. Wir sind ja Piraten und diese Plakate sollten wir jetzt annehmen und auch wirklich versuchen umzusetzen. Ob sie jetzt rosa getüpelt sind oder hübsch oder was weiß ich was. ich würde wirklich jeden hier bitten, auch mal bei einer anderen Mumble-Sitzung mitzumachen. Wenn ich hier runter scrolle und sehe, da sind irgendwie 100 Leute gefühlt. Und bei irgendeiner anderen Organisation, wenn wir Wahlkampf-Orga machen wollen, da sitzt die G4 mit 6, 7 Leuten. Das wäre schön, wenn da noch ein paar Leute von denen, die heute dabei sind, auch da sein würden. Weil es sind eine ganze Menge Sachen noch zu tun. Ich wollte euch eigentlich nur danken für eure Arbeit und dass ihr eure Fresse im Endeffekt euch anschlagen müsst. Dankeschön, Christoph. Wir sollten diese Kommentare machen, Christian. So, jetzt. Oh, Christoph, bitte, Mikro. So, dann, wer ist denn der Nächste, der noch nicht dran war? Der Stimmbürger. Hört man mich? Ja. Ich schließe mich eigentlich insoweit den Vorrednern an. Ich vermisse jetzt aus Gründen hier den Inside X. Das Zweite, ich verstehe jeden LAVO oder jeden Landesverband mit seinen Mitgliedern, der diese Plakate nicht verwendet und alte irgendwie recycelt. Das ist voll okay. Dann, Gefion, verwendest du von deinem Budget irgendwas für diese Plakate? In der Tendenz, nein. Das Problem ist, und das hatte ich ja auch schon zu vielfacher Gelegenheit gesagt, ich habe im Moment ein Budget von insgesamt für alle Wahlen dieses Jahr 20.000 Euro. Ich habe 12 Listenkandidaten für die Europawahl im Nacken, die gerne Wahlkampf machen möchten und von mir erwarten, dass sie dafür Reisekostenerstattung bekommen. Noch nicht einmal das kann ich bezahlen, weil das einfach mehr Geld braucht, als ich habe. Ich plane Geld ein für die Reisekosten, sehr viel sogar. Ich plane das dann auch, damit die Kandidaten zu euch in die LVs und in die Gliederungen kommen können. Ich plane Geld ein für die Events, für einen Wahlkampfaufstieg, für einen Wahlkampfabschluss. Ich plane Geld ein für sowas wie einen Fernsehspot, an dem wir auch gerade dran sind. Und für, keine Ahnung, professionelle Fotos von den Kandidaten, damit wir was haben, was wir für die Presse verwenden können. Dafür geht dieses Budget drauf. Ich plane unter anderem Geld ein, um die Kommunal- und Landtagswahlen zu unterstützen. Auch da nicht viel, aber halt besser als nichts. Und es bleibt einfach für Plakate nichts übrig. Wir sind gerade dabei, ein Spendenportal aufzusetzen auf Bundesebene, das hoffentlich irgendwo in den nächsten Wochen online geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da einen Spendenzweck Plakate einrichtet, sodass man dann irgendwie zentral vielleicht noch ein paar Plakate obendrauf kaufen kann. Ich kann aber im Moment da an der Stelle überhaupt nicht versprechen, dass es funktioniert. Dann nochmal zurück. Also ich finde es gut, wenn du für diese Plakate jetzt weniger Geld verwenden würdest. Also eher dann Richtung Reisekosten für die Kandidaten oder diesen Werbefilm. Die Kritik kam ja vorher schon an den Prozess. Bekommen wir dann auch den fertigen Werbefilm dann zu sehen, also nachdem er steht, oder gibt's da im Vorab eine Beteiligung, wie, was oder wo bei diesem Werbefilm? Das ist eine extrem gute Frage. Das ist tatsächlich etwas, wo man durchaus auch jetzt, glaube ich, noch was drehen kann. Tatsächlich muss ich da ein kleines bisschen auf den Christoph delegieren, weil er über den Prozess, über den Progress eigentlich, was den Spot angeht, deutlich besser im Bilde ist als ich. Ich halte mal kurz fest, bevor du was sagst, also sozusagen der Wunsch beim Werbefilm jetzt gleich noch das mit der Beteiligung zu machen und das mit den, wer die Plakate bezahlt oder sowas, das ist jetzt kein geeignetes Feedback für heute, ne? Okay, soll ich? Jupp. Also zum Film ist es so, dass ich alle Leute, die da mitmachen wollen, immer an den Bruno Gerd Kramm und an die Feenzeit verweise, die beiden managen das. Und ja, soweit ich weiß, will Bruno da einfach was vorlegen, einfach mal einen Vorschlag, den man dann irgendwie zeigen kann. Jetzt ist Film natürlich ein Medium, wo man vor dem Drehen sich einig werden muss, ne? Also das heißt, das Skript muss dann eben zusammen, muss man sich das anschauen. Und wobei ich da schon auch sehr viel Wert drauf lege, dass man den Leuten zuhört, die das als Beruf haben, also so Leute wie Feenzeit oder Bruno, aber da das vielleicht nochmal so als Anmerkung. Aber ansonsten, wer da irgendwie Interesse hat, das ist bei Feenzeit und Bruno aufgehängt und ich kann da aber auch gerne Kontakt herstellen. Darf ich dazu noch einen Vorschlag machen? Also ich weiß nicht, inwiefern es dafür jetzt schon zu spät ist, weil ich offen gestanden an der Stelle mich einfach auch nicht so viel involviert habe. Aber das, was ich vorhin sagte mit dem Zielsetzung definieren, ich weiß nicht, inwiefern das schon passiert ist und ob es dazu irgendwas Dokumentiertes gibt. Das würde ich entweder, wenn das dokumentiert ist, jetzt veröffentlichen, wenn es noch nicht passiert ist, dann das jetzt machen. Und da kann man ja durchaus einfach nochmal Feedback einsammeln. Da weiß ich nicht, Christoph, du bist da, glaube ich, mit Bruno in Kontakt. Ich weiß nicht, ob das zu dem Zeitpunkt jetzt noch drin ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Ja, doch. Also prinzipiell muss sich der Film natürlich auch an die an diese Grenzenlos-Kampagne, an das Positive und so halten. Aber ich glaube, das geht dann auch sicher noch ins Detail. Wobei ich jetzt den Bruno erstmal und Feenzeit, also ich glaube, es ist immer besser, an was zu arbeiten, wo man irgendwie einen Vorschlag hat, also wenn irgendwie was da ist, damit man es kritisieren kann und damit man da zusammen dran sitzen kann, weil das ja doch ein komplexeres Projekt ist. Aber ja, wer Interesse hat, wie gesagt, sich bei mir melden und wir können auch gerne für Film speziell nochmal, also über die Grenzenlos-Strategie-Papiersache hinaus, nochmal kurz die Richtlinien für Film Ich kann ja kurz was dazu sagen, wenn es gewünscht ist. Ja, das ist cool. Also das Konzept ist noch nicht komplett fertig. Wir, also ich arbeite mit dem Regisseur zusammen, mit dem ich auch die Farbe Orange gemacht habe, wenn ihr euch erinnert. Also es wird wahrscheinlich deswegen vom Spot her auch wieder eher ein sehr emotionaler Spot sein, der irgendwie so ein bisschen an so sehr, sehr positive Gefühle rangeht, soll ja auch positiv wirken. Und er wird so ein bisschen unter dem Motto stehen, ich habe zuletzt einen Slogan mal gepostet, nach den Sternen greifen und es auch wirklich dann versucht visuell umzusetzen, wo Menschen nach Sternen, den Sternen eben, die im Kreis angeordnet sind, auf unserer europäischen Fahne nach denen greifen und die an Menschen verteilen und dann beginnt denen ihre Welt zu leuchten und da geht es um Transparenz, da geht es um Teilhabe und Demokratie und das Ganze wird dann noch mit einem schönen Narrativ erzählt, das ist so die Idee dahinter. Mehr gibt's dazu bestimmt in den nächsten Tagen. Wir sind natürlich ein bisschen hinten dran, aber so ungefähr wollten wir das machen. Manchmal fragt man sich, womit der Bruno sein Geld verdient, ne? Dass er sich das alles leisten kann. Naja, da schaut's noch ganz gut aus in der Geldbörse. Oh, schafft man nacheinander. Erst Gefi und dann Bruno. Ich wollte nur sagen, das ist das Erste, was ich jetzt über den Spot gehört habe. Und ich persönlich muss sagen, ich liebe ihn jetzt schon und freue mich darauf, ihn zu sehen. Bruno, kleines To-Do für dich, wenn ich darf. Es wäre unheimlich toll, wenn du das einfach einmal kurz schreiben und mir in eine Mail packen könntest. Dann kann ich das nämlich einfach schon mal veröffentlichen. Okay, das kann ich machen. Also es ist halt bisher auch nur so ein Gesprächsprotokoll gewesen. Mein Regisseur, mit dem ich eben solche Sachen immer mache, der weilt nämlich immer so in den Wintermonaten auf Teneriffa und lässt sich's da gut gehen. Und der saß da eben unterm Sternenhimmel, als wir telefoniert haben. Und da kam er auf diese Idee nach den Sternen greifen. Und deswegen hat man das eben auch nur per Telefon miteinander diskutiert. Aber ich werde das einfach mal ein paar Sätzen zusammenfassen. Wir müssen das eh noch in ein Drehbuch packen. Und ich schicke euch das einfach mal rüber. Super. Sozusagen gleich umsetzen von dem, was wir machen wollen. Wer war denn jetzt noch nicht? Ich glaube, der Tom. Ja, das ist richtig. Was ich, also um nochmal auf das Prozessuale zurückzukommen, was ich mir wirklich wünschen würde, also ich bin auch noch nicht so lange Parteimitglied, vielleicht liegt es auch daran, aber ich habe das Gefühl, dass auf unglaublich vielen Kanälen über sowas kommuniziert wird und ich weiß nicht, ob das nun heute an der Facebook-Einladung zu der Veranstaltung hier liegt oder es scheint ja aber eben sehr viele Leute zu interessieren, aber man weiß gar nicht, wo man jetzt die Information herbekommt, wann zum Beispiel so ein Mumble-Treffen stattfindet und das wird dann irgendwie mal auf einem Blog gepostet und mal auf 3 verschiedene Mailinglisten und dann mal auf der Website und nochmal bei Facebook gepostet. Und es wäre irgendwie gut, wenn man von diesen ganzen Kommunikationskanälen irgendwie den prominentesten nutzt, also wahrscheinlich die Mailingliste der einzelnen Landesvorstände oder eben piratenpartei.de oder was auch immer. Und dann man sich eben an einen Kommunikationskanal halten kann und das eben nicht so auf 10 verschiedenen passiert. Das fände ich eine gute Sache. Darf ich darauf wieder an? Kurze Antwort, das passiert bereits. Also wir haben als Vorstand ein zentrales Kommunikationsmedium. Das ist das Vorstandsportal und der Vorstand Piratenpartei.de. Da versuche ich eigentlich alles, was so an größeren Sachen ist. Also ich veröffentliche da nicht, was ich so jeden Tag tue, aber alles, was irgendwie an größeren Sachen ansteht oder fertig ist, versuche ich da zeitnah zu publizieren. Da ist auch ein Link zu, also der Link zu dem Blogpost, was auch immer darüber läuft, wird jeweils auf die Ankündigungsliste und auf die Vorstandsliste gepostet. Zusätzlich schicke ich das auch noch auf die Wahlkampforganliste, auf der alle Wahlkampforganisatoren der Länder mit drauf sind, mit der durchaus mit dem Anspruch, dass wir die Sachen von da weiterleiten, weil ich einfach nicht jede Mailingliste in Deutschland bedienen kann. Aber das ist zum Informationen streuen. Zusätzlich gibt es auch im Vorstandsportal und auch in den diversen Blogposts, die ich da veröffentlicht habe, zu dem Thema einen öffentlichen Projektplan, wo man eigentlich, also nicht immer hundertprozentig up-to-date, weil man jetzt auch nicht jeden Tag Zeit hat, das zu pflegen, aber wo man durchaus reingucken kann, wo man sehen kann, wenn man sehen will, wie der Status von einzelnen Sachen ist, dann guckt man da rein, klickt sich da durch und kann sich das halt angucken, wie da auch der Fortschritt ist. Aber die Öffentlichkeit ist an der Stelle, würde ich sagen, schon gegeben. Das andere Problem ist halt, dass wir in der Partei keine wirklich verbindlichen Kommunikationskanäle haben. Die gibt's einfach nicht. Für mich der verbindlichste als Vorstand ist halt das Vorstandsportal. Und da habe ich eigentlich auch den Eindruck, dass das ganz gut funktioniert. Hier haben wir gerade eine Kritik, es stünde nicht im Kalender. Habt ihr einen Kalender im Vorstandsportal? Also ich habe es nicht gesehen, ich oute mich jetzt als uninformierter Mensch. Und was stehen da für Termine drin in diesem Kalender? Ich habe keine Ahnung. Ja, da ist ein Kalender, aber ich wüsste nicht mal, wie ich den befüllen sollte, wenn ich wollte. Ich würde darauf gerne noch erwidern. Dann erwidere doch. Ja, ich habe auf das Okay gewartet. Ja, ich verstehe das alles oder ich nehme das alles so an, aber das sind halt alles so passive Kommunikationskanäle und dafür muss ich mich halt eben erstmal auf diese Seite begeben und das nachgucken. Und ich finde halt, das Angebot ist eben teilweise etwas überbordend, wenn man sich jetzt die ganzen Pads, Mailinglisten und so weiter eben so nimmt. Und als Prozesskritik finde ich, dass der Vorstand, und auch wenn das jetzt hier kein Vorstandstermin ist, aber wenn es eben um so eine Sache geht, die, glaube ich, eben super viele Leute interessiert, irgendwie aktiver kommunizieren muss und nicht eben so passiv. Darf ich da ganz kurz nochmal reingrätschen und eine Info weiterleiten? Ja. Für die wichtigen Know-how-Sachen, die wir auf unseren 4 Milliarden Portalen, Pads, Wikis, Blogs oder sonst irgendetwas haben, gibt es ja auch seit letzter Woche pirateninfo.de. Das sollte man sich auch mal anschauen. Da ist die Redaktion dabei, die baut sich gerade auf, um die wirklich wichtigen Links, wenn es um Entscheidungen geht, wie jetzt auch die Plakate etc., da gibt es eine Linksammlung, wo diese alle zu finden sind. Das soll eine zentrale Sammelstelle für das Know-how der Piratenpartei sein. Da immer gerne mal nachschauen. Genau, ich hoffe, dass das jetzt noch jemand pirateninfo.de nochmal an den Baum postet, dass das wirklich jeder mitnimmt, weil ich glaube, da soll dann auch alles über die Wahlkampforganisation und interne Vernetzung draufkommen, ne? Ja, ich möchte jetzt mal nicht sagen alles, sondern etwas, was man auch in einem halben Jahr nochmal braucht. Also gerade Know-how-Links. Wo verstecken wir denn ganze, also das beste Beispiel ist How-to-Großplakate. Ja, wie oft habe ich diesen Link schon gesucht? Und der versteckt sich halt irgendwo im Wiki. Und Pirateninfo soll halt gesammelt werden, eine redaktionell geführte Webarchiv, um das halt nicht mehr zu vergessen. Also ein Entwogonismus-Portal. Genau. Super. Wunderbarer Titel. Entschuldige? Das ist ein wunderbarer Titel, den müsste der Sasa sein. Ja, ich glaube, das ist eine zweite Domain oder sowas dafür. Aber jetzt ist es schon geleakt und jetzt ist garantiert schon jemand beim Registrar und besorgt sich die. Wer war denn jetzt noch nicht? Dann Joachim, komm, du willst doch unbedingt. Ja, ich schaue schon die ganze Zeit. Ich glaube, Tom meinte so einen Button auf der Piraten-Website, wo passiert was. Und dann klickt man da und dann wird dort aufgeführt, wo man reingehen kann, was die entsprechenden Mailinglisten sind und Pads und so weiter, dass man sich überhaupt erstmal grob zurechtfindet. Ansonsten der Kalender, wir hatten ja, Monopol, du warst da drin, auch mal über so einen Mumble-Kalender gesprochen. Das war hier in Niedersachsen beantragt. Es könnte sein, dass sowas gemeint war. Und dann endlich das Inschutz nehmen von Incredible mal. Also ich gehöre ja auch zu denen, die sehr kritisch sein können und war ja auch in diesen beiden Nächten dabei. Aber wenn ich jetzt die Vorschläge sehe, dann muss ich sagen, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also offensichtlich hat die SG Gestaltung und dann eben auch Incredible sicherlich schweren Herzens die Professionalität zurückgefahren und sie haben zumindest die Anregung aufgenommen, wir wollen nicht mit den CDU-Plakaten verwechselt werden und packt da doch ein bisschen Orange rein. Ich sehe, dass sie in der grafischen Gestaltung so viel wie irgend möglich war getan haben. Und eigentlich schadet es auch nicht, dass es nicht so professionell wirkt. Wir sind neu, wir sind bunt, wir sind wild. Und gerade zu diesen Plakaten kann man eben auch alte Plakate hängen. Also auch dieser Aspekt ist mit berücksichtigt worden. Ich hatte auch andere Vorstellungen von Slogans. Und wenn das noch nicht mit drin ist, Mensch des Kinders, auch wir müssen zurückstecken können, wenn Incredible zurückstecken kann. Und deswegen nochmal danke an Christoph und wir finden da schon noch einen Weg. Und aufhängen werden wir sie und wir werden leider aus finanziellen Gründen andere Plakate mithängen müssen. Aber wir sollten aufhören, ihm immer nur was um die Ohren zu hauen. Ich sehe, er hat sich bemüht. Danke, Joachim. Danke. Intro und Outro Musik von Matthias Westler. East meets West unter Creative Commons.